Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo. Erst einmal bitte ich um Entschuldigung, dass ich meinen Beitrag ablesen muss. Ich bin heute Morgen um 5:30 aufgestanden, um den richtigen Zug zu nehmen. Und ich habe mir in den letzten Wochen sehr viele Gedanken darüber gemacht, was eigentlich falsch läuft beim digitalen Markt. Und uns ist ja aufgefallen, dass seit den Enthüllungen von Edward Snowden uns klar geworden ist, dass es eben nicht nur um Überwachung durch Staaten geht, die direkt an den jeweiligen Schnittstellen anzapfen, sondern dass es auch um Zusammenarbeit zwischen Privatanbietern und Geheimdiensten geht. Es ist öffentlich bekannt geworden, dass große Anbieter wie Apple, wie Microsoft und so weiter und so fort, auch Facebook, mit Geheimdiensten kooperieren und zum Teil Hintertüren eingerichtet haben, wo Geheimdienste jederzeit unerkannt ein- und ausgehen können. Und diese Einrichtung eines engmaschigen Überwachungsnetzwerkes war nur deshalb so einfach, denke ich, weil wir im digitalen Markt eine sehr hohe Konzentration beobachten. Das heißt, statt bei 70 Anbietern anzuklopfen, hat es gereicht, bei einem Dutzend Anbieter abzuklopfen und man hatte damit schon die ganze Brandbreite der Standardanwendungen, die so Otto-Normalverbraucher im Internet nutzt. Das heißt, Marktkonzentration begünstigt eigentlich Überwachungsstrukturen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den Anbietern aufsteht und sagt, hier wurde eine Hintertür eingerichtet, ich möchte das nicht, eben kleiner ist, wenn wir nur Big Player haben, bei denen auch sehr viele Milliardenbeträge dranhängen. Die Tatsache, dass wir im Internet außerdem ganz viele kostenlose Dienste haben, vermeintlich kostenlose Dienste, bei denen wir mit unseren Daten zahlen, hat eine weitere ganz wichtige Implikation in Bezug auf Überwachung. Und zwar ist es so, dass diese Dienste uns nicht als Kunden, als Verbraucher betrachten, sondern wir sind die Ware. Wir zahlen mit unseren Daten. Und dieses Geschäftsmodell begünstigt natürlich Datensammlung. Das ist das Prinzip, das Vermarktungsprinzip ist die Datensammlung. Google und Facebook sind nicht weiter als die größten Werbeanbieter auf dem Online-Markt. Das sind nicht die größten Suchmaschinenanbieter. Das ist nicht das größte soziale Netzwerk. Damit machen die nicht ihr Geld. Ihr Geld machen sie mit uns. Und das Netz, das wir heute vorfinden, unterscheidet sich sehr gravierend vor dem Netz, das ich vorgefunden habe, als ich das erste Mal online war. Und zwar sehen wir, dass die heutigen Infrastrukturen, die 90% der Menschen nutzen, auf den Schultern von Monopolisten stehen. Das Netz, wie wir es heute kennen, steht auf den Schultern von Monopolen gigantischen Ausmaßes. Und Unternehmen wie Google wickeln beispielsweise im US- und europäischen Raum, in China sieht es ein bisschen anders aus, einen Großteil unserer Suchmaschinenabfragen ab. Das heißt, so ein Programm wie X-Keyscores braucht nicht viele unterschiedliche Anbieter zu triggern, sondern man kann sich ganz auf Google konzentrieren, weil man weiß, dass man in Deutschland beispielsweise 90% der Nutzer damit hat. Wir haben auch im Bereich der Betriebssysteme riesige Monopole, also Microsoft und Apple zusammen kontrollieren den Markt. Der Anteil der freien Betriebssysteme, wie beispielsweise Linux, was ich ja empfehlen würde, ist marginal. Und gerade das begünstigt auch wieder natürlich staatliche Hintertüren. Denn bei proprietärer Software ist es so, dass wir ja nicht in den Code gucken können. Wir können nicht ausschließen, dass dort eine Hintertür ist. Und bei freier Software können wir eben reingucken und können darauf vertrauen, dass eine breite Entwickler-Community sofort aufschreien würde, wenn sie dort was finden würde. Im Bereich der Smartphones, und das ist, glaube ich, der Markt der Zukunft, sehen wir eine ganz ähnliche und zwar sehr bedrohliche Entwicklung. iOS und Android kontrollieren große Anteile des Marktes. Und wenn ich mir ein Smartphone kaufe, dann ist ganz viel darauf voreingestellt. Dann ist eine Kopplung zu einem Google Mail Account voreingestellt. Dann ist eine Kopplung zum jeweiligen App Store voreingestellt. Entweder von Apple oder auch von Google, die dadurch natürlich ihre Marktmachtstellung noch auf weitere Bereiche, die in Zukunft sehr wichtig sein werden, ausbauen. Bei Facebook ist es so, dass es eigentlich das soziale Netzwerk ist. Es gibt keine wirklich wichtigen, großen sozialen Netzwerke, jedenfalls im europäischen oder im US-amerikanischen Raum. Und gleichzeitig sehen wir auch, dass viele Anbieter, die angefangen haben mit einem Dienst, wie beispielsweise Google, expandieren. Das heißt, wir haben nicht mehr nur Monopolstellungen, die sich auf einen Dienst beschränken, wie beispielsweise Suchmaschinen, sondern Google bietet mittlerweile 70 unterschiedliche Dienste an. Und letztes Jahr hat Google seine Geschäftsbedingungen geändert, seine Datenschutzbestimmungen. Vorher war es so, wenn ich einen Account hatte bei Google Mail, dann hat Google Mail meine Daten gespeichert, aber das wurde nicht gekoppelt mit den Daten, die ich vielleicht bei Google Plus ansammle. Und seit letztem Jahr hat sich das geändert. Google darf jetzt von all seinen Angeboten die Nutzerdaten zusammenlegen. Und wenn man jetzt mal von Otto Normalnutzer ausgeht, der Google-Fan ist, der auch zu Recht sagt, dass Google einen tollen Service bietet. Das ist ja so. Also Google ist total nutzerfreundlich und bietet auch ganz viele Dienste, die ganz toll sind. Wenn man allerdings all diese Dienste mit einem Account zusammengelegt nutzt, dann zieht man blank. Wenn man sich überlegt, dass jemand Google Chrome nutzt und zwar personalisiert über seinen Google Mail Account, zusätzlich natürlich Google Mail, zusätzlich bei YouTube sich immer schön brav einloggt mit seinem Nutzernamen, bei Google Plus natürlich ist und vielleicht noch diverse andere Dienste nutzt und natürlich ein Smartphone hat, was eh verbunden ist, wo ich auch noch meine Standortdaten mit einpflege, dann ist man wirklich nackt vor diesem Unternehmen. Und wenn man nackt vor diesem Unternehmen ist und an einer Situation angelangt ist, wo man sich nicht sicher sein kann, wie der Staat damit reinspielt, dann bedeutet das auch, ich bin nackt vor dem Staat oder den jeweiligen Geheimdiensten. Ich kann es jedenfalls nicht ausschließen. Und trotz der Maulkorbregelungen für Anbieter, die es ja in den USA gab, fehlt mir persönlich so ein bisschen die Bereitschaft der großen Anbieter, auch im Nachhinein offen zuzugeben, was an Kooperation stattgefunden hat, was an Daten preisgegeben wurde und wie das auch in Zukunft ablaufen soll. Ob da jetzt irgendwas geändert wird oder ob das jetzt einfach so weiterläuft, diese Zusammenarbeit mit der NSA, diese unheilige Allianz. Und stattdessen wird auf Zeit gespielt. Als erstes haben wir ganz viele Dementis gehört. Irgendwann war es dann nicht mehr möglich zu dementieren, dass ein Zugriff bestand. Dann wurde es eingeräumt. Aber das ist aus meiner Sicht nicht das, was ich mir wünschen würde von einem verantwortungsvollen Anbieter, dem ich vertrauen kann. Ein Anbieter, der mir nicht die Wahrheit sagt, dem kann ich nicht vertrauen. Und wir sehen auch, dass sich das momentan ganz konkret auf die wirtschaftliche Entwicklung im Raum auswirkt. Ich habe vorgestern noch gelesen, dass US-Cloud-Dienste abbauen, dass viele Nutzer sich von US-Cloud-Diensten abwenden, weil sie eben nicht darauf vertrauen wollen, dass die Anbieter ihnen Bescheid sagen würden, wenn irgendjemand auf diese Daten zugreift. Das dürfen sie auch nach rechtlicher Lage nicht. Es gibt Maulkorb-Regelungen in den USA mit hohen Strafen. Und davon profitieren natürlich europäische Cloud-Dienste. Das heißt, wir haben momentan eine Situation, wo Datenschutz plötzlich zum Wettbewerbsvorteil wird in gewissen Sparten. Natürlich sind nicht alle Privatpersonen so sensibel, dass sie sagen, okay, ich mache davon meine Entscheidung abhängig, ob ich zu Dropbox hingehe oder zum anderen Anbieter. Aber gerade bei Unternehmen ist das immer stärker ein Faktor, weil man darf ja auch nicht vergessen, hier geht es um Wirtschaftsspionage. Die Sachen, die in der Cloud lagern von einem Privatunternehmen, sind zum Teil hochsensible Daten, wie beispielsweise die Entwicklung neuer Technologien oder strategische Entscheidungen für Marktentscheidungen. Und das alles kann abgegriffen werden. Spionage hat auch den offiziellen Auftrag, beispielsweise in Großbritannien oder auch in den USA, einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Und der millionenfache Grundrechtsbruch dieses internationalen Überwachungsstaatenverbundes, wie ich ihn gerne nenne, weil wir haben ja nicht nur Tempora, wir haben auch Prism und ganz viele andere Sachen und es ist ja auch klar geworden, dass die alle fröhlich und duschen, der macht eines deutlich, dass wir eine ganz andere Situation im Netz haben als noch 2001, in den 2000ern. Und zwar haben wir mittlerweile so eine Struktur von ganz vielen Gated Communities geschaffen. Und in dem Moment, wo ich Mitglied bei so einer Gated Community werde, wie beispielsweise ja, Google oder Facebook, gebe ich meine Daten oder das Recht, mit meinen Daten zu machen, was die Leute wollen, am Pförtner ab. Der Zweitschlüssel geht natürlich an andere Leute. Ich kann es nicht ausschließen. Ich kann nicht ausschließen, dass der Zweitschlüssel zu meinem Account vielleicht bei Geheimdiensten landet oder für Online-Werbung in einer Weise missbraucht wird, die ich nicht möchte. Und diese Entwicklung sehe ich mit sehr großer Sorge. Denn eigentlich war das Netz nicht ursprünglich primär für Kommerz ausgelegt. Deshalb musste dieses Gated Community-Konzept auch nachträglich aufgestülpt werden. Das Netz war ursprünglich als ein System gedacht, das ja, neuronale Netzwerke imitiert, indem es ganz viele Ad-Hoc-Knoten entstehen lässt. Das heißt, das ist eine Peer-to-Peer-Struktur, wo man eigentlich gar keine großen Zwischenknoten brauchte. Und das war ja auch der große Vorteil des Netzes. Das basiert natürlich auf offenen Schnittstellen und offenen Protokollen. Damals, als das Internet entwickelt wurde, wurden die Protokolle, auf der heute 90% unserer Internetkommunikation abgewickelt wird, freigegeben. Das heißt, jeder konnte sie frei nutzen und erst dadurch wurde Innovation überhaupt möglich. Und momentan sehen wir eine Struktur, dass dieser Grundsatz immer mehr unterwandert wird, weil sich damit kein Geld machen lässt mit offenen Strukturen, beziehungsweise in einer Struktur, wo jemand als Erster, als First Player quasi in den Markt eintritt und erstmal seinen Standard zu seinem Standard macht, der marktbeherrschend ist, hat er einen Vorteil. Er hat kein Interesse daran, seine Nutzer außerhalb des Netzwerkes kommunizieren zu lassen. Facebook hat kein Interesse daran, dass wir als Nutzer beispielsweise mit unseren Freunden bei Google Plus reden können oder bei Diaspora sogar. Das würde nämlich dazu führen, dass Nutzer vielleicht entscheiden, gehe ich vielleicht doch zum anderen Netzwerk, wo bessere Datenschutzbestimmungen sind und wo ich nicht als Ware benutzt werde. Und ein anderes Beispiel sind ja auch Rechner. Ich habe letztens versucht, mir einen Rechner zu kaufen ohne vorinstalliertes Windows. Die Auswahl war sehr begrenzt. Also ich wollte aus moralischen Gründen nicht irgendein Unternehmen, also Microsoft in irgendeiner Form Geld in den Rachen werfen, weil ich das eh von meinem Rechner schmeißen würde. Also ich wollte auch nicht Geld für nichts ausgeben. Es ist faktisch fast unmöglich, weil 90% der Waren, die ich kaufe, sind schon vorinstalliert. Da ist entweder vorinstalliert Android mit einer Kopplung zu Google drin oder mit dem Apple Store, den ich vielleicht nicht nutzen möchte oder was anderes. Und der Otto-Normalnutzer, der ist ja überhaupt nicht in der Lage, sich aus dieser Gated Community zu befreien. Denn um so ein Smartphone zu unlocken, muss man sich erstmal technisch damit auseinandersetzen, was man da eigentlich macht. Und man muss sehr viel Zeit investieren, wenn wir mal ehrlich sind. Und das macht der Otto-Normalnutzer nicht. Das heißt, solange das nicht eine Standardeinstellung ist, diese offene Struktur, werden die Gated Communities weiter wachsen. Aber es ist ja nicht alles schlecht. In Sachen Datenschutz bewegt sich beispielsweise einiges. Gerade wird beispielsweise auf EU-Ebene die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung verhandelt. Nochmal zur Erklärung, eine Verordnung ist unmittelbar gültiges Recht. Eine Richtlinie wäre etwas, was man erstmal in nationales Recht umsetzen kann. Das heißt, es ist eine verdammt wichtige Entscheidung, die da getroffen wird, weil dieses Recht wird unmittelbar in allen EU-Staaten für alle Unternehmen, für alle Privatmenschen, für alle gültig sein. Und da ist eine kleine Revolution im Gange. Und zwar war es bis jetzt so, dass Datenschutzbestimmungen oder die Einhaltung von Datenschutzrecht daran gekoppelt war, wo der Server steht. Und in der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung ist vorgesehen, dass das eigentlich vollkommen egal ist, weil in dem Moment, wo Daten von EU-Bürgern verarbeitet werden, in einem großen Stil Unternehmen sich gefälligst an EU-Datenschutzrecht zu halten haben. Und das wird massive Auswirkungen auf Google haben, das wird massive Auswirkungen auf Facebook haben, weil wenn Europa als Ganzes, als Wirtschaftsraum, der wirklich eine enorme Wichtigkeit für diese Unternehmen hat, da sein Recht durchbekommt, dann ist das wirklich ein Paradigmenwechsel. Außerdem ist im Bereich der Strafen, also in der Durchsetzung, auch eine kleine Revolution geplant. Und zwar bis jetzt war es so, das konnte man vergessen. Also wenn man riskiert hat, bei einem Datenschutzverstoß eine Strafe zu bekommen, dann konnte man das aus der Portokasse bezahlen. Das war nicht weiter wichtig. Das hat dazu geführt, dass viele Unternehmen das als Risiko schon vorkalkuliert haben, die sich es leisten können, weil sie eh nichts zu befürchten haben. Und in der neuen Grundverordnung soll eine höhere Strafe erstmals kommen. Es war vorgesehen, dass es bis zu 5% des jährlichen Umsatzes ist. Jetzt wurde es natürlich schon runterlobbyiert auf bis zu 2% des jährlichen Umsatzes. Aber es ist immer noch ganz schön viel, wenn wir uns so ein großes Unternehmen wie Google oder Facebook angucken. Das sind einige Millionen an Strafzahlungen, die dann plötzlich auf Datensünder zukommen können. Und das bedeutet, dass da eine bessere Wettbewerbsausgangslage für auch europäische Anbieter geschaffen wird, weil sie dann auf demselben Level konkurrieren. Das heißt, auch ihre Konkurrenten aus Übersee müssen sich plötzlich an EU-Datenschutzrecht halten und können nicht einfach auf Teufel komm raus mit Datensammlungen Gewinne generieren, die nach europäischem Recht nicht möglich wären. Ja, und was ist noch neu in der EU-Datenschutzgrundverordnung? Was ich ganz wichtig finde, ist das Recht auf Datenportabilität. Das bleibt vielleicht drin, wenn es nicht wieder rauslobbyiert wird. Und das bedeutet, dass ich in Zukunft zu meinem Anbieter gehen kann und sagen kann, du, hör mal, gefällt mir doch nicht hier so, gib mal meine Daten, rück die mal raus, aber bitte in einem maschinenlesbaren Format. Und dann müssen die das tun. Das müssen die jetzt noch nicht tun. Und das bedeutet, dass wenn ich beispielsweise unzufrieden bin mit meinem sozialen Netzwerk, ich hingehen kann und sagen, Facebook, rück die Daten raus und dann kriege ich die in maschinenlesbaren Format. Und zwar so, dass ich die vielleicht mit einem Knopfdruck zum Konkurrenten einspielen kann. Und das wird natürlich die Marktbarriere für neue Konkurrenten ein bisschen senken. Und natürlich auch mehr Transparenz erzeugen in Bezug auf die Daten, die ich bei meinem Anbieter habe. Bei Facebook ist es ja beispielsweise so, da kann man gerne seine Daten nachfragen, man kriegt aber nicht alle. Das hat ja der Max Schrems aus Österreich versucht, das ist ein Student, der überzieht Facebook so hobbymäßig nebenbei seit mehr als einem Jahr mit Klagen. Ist auch sehr unterstützenswert, er sammelt auch gerade wieder Geld. Aber so das Durchgreifen des europäischen Rechts war da bis jetzt noch nicht so effektiv. Die Datenschutzgrundverordnung enthält aus meiner Sicht viele gute Ansätze und wir sollten auf jeden Fall jetzt auch darauf hinarbeiten, das nochmal im Zuge des ganzen Überwachungsskandals ein bisschen weiter auf die Agenda zu rücken. Aber so die echte Revolution bleibt trotzdem irgendwie aus. Außerdem wurden viele gute Ansätze bereits durch intensives Lobbying wirklich krass verwässert. Und Stichwort Netzwerkeffekt, an dem eigentlichen Problem setzt es nicht an. Was ist der Netzwerkeffekt? Netzwerkeffekt wird in der Ökonomie so ein positiver externer Effekt genannt, der dazu führt, dass dass Anbieter überproportional wachsen, gemessen an dem bereits bestehenden Wachstum. Also um es mal einfach zu erklären, Nutzer gehen nicht zu Facebook, weil das Unternehmen irgendwie geil wäre oder die besten Geschäftsbedingungen hat, die liest sich ja eh keiner durch, die sind ja so lang wie die US-Verfassung, also länger, sondern die gehen dahin, weil alle anderen Leute da sind. Und das ist der Netzwerkeffekt. Das heißt, das Kapital von Facebook sind eigentlich die Nutzer, nicht die Infrastruktur, nicht die Software, das ist alles gar nicht so wichtig. Das könnte man eigentlich mit nicht so krass viel Mühe und nicht so krass viel Kapital könnte man das total gut emulieren, sondern das Kapital sind die bereits dort eingewöhnten Nutzer, die nicht so leicht wechseln werden. Und diesen Netzwerkeffekt sehen wir in ganz vielen anderen Bereichen auch. Prominentes Beispiel sind ja auch Microsoft, also Betriebssysteme, wo andere Dinge darauf aufbauen. Also und diese Struktur, an dieser Struktur wird auch durch die EU-Datenschutzgrundverordnung nicht gerüttelt werden. Die wird weiterhin bestehen und die wird dazu führen, dass wir weiterhin so diese Gated Communities haben mit den riesigen Giganten, die nahezu unüberbrückbare Marktbarrieren für mögliche Konkurrenten auch setzen. Das heißt, es ist nicht nur ein Problem zwischen Verbraucher und Anbieter, sondern es ist auch ein Problem unter den Anbietern untereinander. Wer traut sich denn, ein Alternativprodukt zu Google-Diensten ins Feld zu führen? Wer traut sich denn, ein Alternativprodukt zu Facebook ins Feld zu führen und wirklich die Hoffnung zu haben, damit den großen Wurf zu machen? Wir haben momentan die Situation, dass viele sagen, ja, das ist ja nicht so schlimm, das sind zwar Monopole, aber das haben wir ja oft gesehen, Yahoo gab es ja schon und AOL und die sind ja auch gekickt worden, aber da frage ich mich, was hatten wir denn danach? Danach hatten wir ein neues Monopol, das heißt, wir hatten immer nur sehr kurze Marktphasen, wo es überhaupt echten Wettbewerb zwischen Anbietern gibt, dann gibt es eine neue coole Idee oder einen neuen coolen Dienst, wo alle hingehen, und dann setzt der Netzwerkeffekt ein und da haben wir ein neues Monopol, das heißt, um es mal mit einem Staat zu vergleichen. Da wird vielleicht der König gestürzt und es gibt einen neuen König, aber die Regierungsform ist immer noch eine Monarchie. Und das ist das eigentliche Problem. Und für die meisten Nutzer führt es dazu, dass sie keine wirkliche Entscheidung treffen, sondern es ist eigentlich alternativlos. Und das wissen die Anbieter auch. Deshalb wissen sie, dass sie die Nutzer wie Scheiße behandeln können, zu gut Deutsch. Ein anderes Problem, was derzeit entsteht, was auch wieder zu Gated Communities führen wird, ist die Netzneutralität. Denn momentan sehen wir, dass Telekommunikationsanbieter, die eine Vormachtstellung in ihrem Bereich haben, versuchen, so eine Art vertikale Integration zu betreiben. Vertikale Integration bedeutet, dass ich auf nachgelagerte Märkte versuche zu expandieren, im Gegensatz zu horizontalen Integration, wo ich beispielsweise vielleicht einen Konkurrenten übernehmen würde, der dasselbe macht wie ich. Und das bedeutet, dass also im Beispiel Telekom ist es ja ganz klar so gewesen, dass sie wissen, okay, wir haben eine sehr gute Marktposition in Deutschland, sehr viele Menschen sind Nutzer bei der Telekom und wir haben so eigene Dienste, die würden wir gerne pushen. Das heißt, wir geben denen Vorfahrt bei unserem Internetdatenverkehr durch die Abschaffung der Netzneutralität. Und diese Lücke im System nutzen natürlich auch die anderen großen Anbieter, wie beispielsweise Facebook, indem sie Deals machen, indem sie beispielsweise zu Mobilfunkanbietern in Großbritannien gehen und sagen, du, hör mal, wie wär's, wir zahlen dir ein bisschen Kohle und dafür können alle deine Kunden jederzeit bei Facebook zugreifen, auch wenn das Konto leer ist. Was natürlich dazu führt, dass noch weniger Menschen sich vielleicht für ein anderes Netzwerk entscheiden würden. Und was dazu führt, dass jegliche Form von Konkurrenz abgewürgt wird, weil derjenige, der nicht genug in der Kriegskasse hat, um seine Telekommunikationsanbieter zu schmieren, wird einen krassen Nachteil haben. Und gerade bei Diensten, die auf Jugendliche gehen, wo das Guthaben öfter mal leer ist oder wo das Limit öfter mal erreicht ist vom Datenvolumen, ist das einfach der Vorteil schlechthin. Und das sind Mauern, das sind ganz klar Mauern, die im Netz hochgezogen werden, an ganz vielen Stellen. Das heißt, zwischen den einzelnen Diensten, die nicht miteinander konkurrieren und zusätzlich noch direkt an der Schnittstelle zwischen Nutzer und Telekommunikationsanbieter. Das führt nicht zu mehr Wettbewerb. Wettbewerb ist in ganz vielen Bereichen faktisch tot auf dem digitalen Markt. Wir haben hier ganz krasse Monokulturen erschaffen, wo echter Wettbewerb und damit auch echte Innovation eigentlich überhaupt gar keine Chance haben. Klar gibt es kleine Projekte von Communities, die sich gute Sachen ausdenken und die auch echt tolle Software und so weiter entwickeln. Aber, sage ich mal, die ganze kommerzielle Seite ist an ganz vielen Stellen einfach tot. Und wenn wir uns zurückerinnern an die ersten Mail-Anbieter, die es gab, sehen wir da ähnliche Probleme, aber auch Lösungsansätze für die Probleme, die wir heute haben. Nicht jeder wird sich daran erinnern, aber es gab mal eine Zeit, wo man, wenn man bei AOL Kunde war, beispielsweise sich einen Mail-Account eingerichtet hat und dann konnte man nur mit anderen AOL-Kunden kommunizieren. Das lag daran, dass es keine offenen Schnittstellen, keine offenen Protokolle in diesem Bereich gab, da hat man sich einfach noch nicht drauf geeinigt. Und das hat sich ja krass geändert und die Auswirkungen sehen wir heute. Jeder kann frei wählen, bei welchem Mail-Anbieter er sein möchte oder nicht sein möchte und im Zweifel kann ich meinen eigenen Mail-Server aufsetzen und unabhängig sein. Und genau diesen Weg könnten wir bei sozialen Netzwerken auch gehen. Wenn wir die Anbieter dazu verpflichten würden, offene Protokolle, offene Schnittstellen zu nutzen, dass ich zwischen Facebook und Google Plus oder vielleicht Diaspora kommunizieren kann, dann würden Leute eine echte Wahl haben. Dann könnten Leute eine echte Wahlentscheidung treffen und dann müssten Anbieter, die jetzt quasi Monopolisten sind, auch plötzlich sich echten Wettbewerb stellen. Da müssten die auch zur Kenntnis nehmen, wenn 1 Million Leute bei Petitionen unterschreiben, Facebook, die neuen AGBs sind mies, ich fühle mich verraten und verkauft, dann würden die das sich nicht trauen. Und das ist, glaube ich, die fundamentale Chance, die wir im Internet haben, dass wir uns wieder auf die Ursprünge zurückbesinnen, aus denen das Internet entstanden sind. Und das sind eben offene Schnittstellen und offene Strukturen. Und statt Gated Communities könnten wir einfach in ganz vielen Bereichen auf Peer-to-Peer setzen. Auf Technologien, die beim Nutzer liegen, auf Daten, die beim Nutzer liegen, auf Technologien, die es den Leuten erlaubt, eigene Server zu betreiben. Verschlüsselte Peer-to-Peer-Kommunikation in großen Rahmen, skalierbar, das könnte man alles entwickeln. Das ist auch schon in keinem Bereich in der Entwicklung. Aber es fehlt oft an Geld, beziehungsweise es fehlt oft an einem Marktmodell, denn momentan haben wir eben diese Monopolisten oder Quasi-Monopolisten und die von ihrem Thron zu stürzen ist ohne Unterstützung durch Politik fast unmöglich. Und da sehe ich ganz klar die Politik in der Pflicht, denn die digitalen Märkte sind mehr als nur Märkte, da geht es überhaupt nicht so sehr um Markt, sondern die digitale Welt ist längst so eine kritische Infrastruktur für unsere Demokratie geworden. Und statt weiterhin diese Gated Communities zu befördern, könnten wir einfach auch einen Schritt zurückgehen und sagen, wir machen das wieder so wie wie vor 2001, wie zu Beginn des Internets und sagen, wir stärken diejenigen, die auf offene Strukturen setzen. Und dazu braucht es natürlich auch einen politischen Eingriff in das Netz. Und da sind sich beispielsweise viele Netznutzer oder viele aus der Netzcommunity nicht so einig, inwiefern der Staat überhaupt darauf eingreifen darf. Aber ich denke, gerade wenn wir über Milliardenunternehmen reden, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als mit dem Staat, mit der Gesetzeskeule zu kommen und ihnen das einfach zu untersagen, in dieser Art und Weise Geschäfte zu betreiben. Wir brauchen also Regulierungsbehörden und Kartellämter, die jetzt mal ordentlich aufräumen aus meiner Sicht. Und wir brauchen auch eine staatliche Förderung von alternativen Vermarktungsstrukturen, von offenen Schnittstellen, von offenen Konzepten. Und wenn der Staat bei sich selber anfangen würde und beispielsweise seine komplette Infrastruktur auf freie Software umstellen würde und sich verbindlich dazu verpflichten würde, nur noch offene Standards, offene Protokolle in seinem Bereich zu nutzen, dann wären wir Punkt A, sicherer vor Überwachung aus Übersee. Dann können wir sicher sein, dass da keine Hintertüren drin sind. Und Punkt B, wird das diese ganze Community immens fördern, weil dann plötzlich auch ganz viel Geld da reingepumpt wird. Und aus meiner Sicht ist viel Geld in den digitalen Markt geflossen, nur eben in den falschen Bereich. Im Bereich Rüstung und Überwachung wurden Milliarden versenkt. Gerade die EU ist ganz groß im Forschungsrahmenprogramm. Das, also Horizons 2020 nennt sich das, da sind auch wieder ganz viele Sachen drin, die ähnlich sind wie Indect, beispielsweise Adapts oder andere Sachen. Das sind alles Technologien, die eigentlich, da kann man nicht mal von Dual Use sprechen, das ist wirklich 1:1 Überwachung, ist ganz offensichtlich eine Überwachungstechnologie, die mit Millionen aus EU-Steuergeldern gefördert wird. Und das muss man einfach abschaffen, das muss man beenden. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir jetzt auch anfangen, auf EU-Ebene und auch auf Bundesebene aufzuhören mit diesem Klein-Klein, hier ein bisschen regulieren, da ein kleiner Wettbewerbsverstoß, sondern wirklich mal ans Fundament des eigentlichen Problems gehen, dann können wir dafür sorgen, dass das Netz ein offener Raum bleibt für uns alle. Vielen Dank, Katha, für deinen sehr interessanten Redebeitrag. Als nächstes ist der Robert Stein-Holzmann dran. Ja, das ist... deswegen habe ich gerade so ein bisschen geguckt. Ja, ich wollte erstmal die Stimmung im Raum nehmen. Ja, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, erstmal müssen das alle sacken lassen. Ne? Oder? Ja? Deswegen machen wir jetzt mal wirklich eine 5 Minuten Pause. So, ja. Dann vergib mir mal eine Frage. Ja, also wir sind ja hier auf einer Wirtschaftskonferenz und du hast eigentlich ziemlich viele Sachen angesprochen, wo eben genau das Netz und die Wirtschaft ineinander greift. Was mir jetzt fehlte, ist Netzpolitik und Wirtschaftspolitik, wie das ineinander greift, was wir jetzt von der Seite der Wirtschaftspolitik auch noch, also diese Verflechtung zwischen Netzpolitik und Wirtschaftspolitik, nicht nur zwischen Netzpolitik und Wirtschaft. Weißt du, was ich meine? Vielleicht dazu ergänzend, also zum Beispiel das Bundesfinanzministerium hat angegeben, dass zum Beispiel Bitcoins, wenn ich mir Bitcoins kaufe, nach einem halben Jahr diesbezüglich... die nicht versteuert sind. Also ich muss darauf keine Abgabesteuer bezahlen. Das sind halt zum Beispiel Themen, wo halt jetzt der mediale Markt dann da eingeht. Was meinst du davon? Was hältst du davon? Ja, also ich würde das gar nicht so sehen, dass das nicht bedeutet, dass es nicht eine Connection zwischen Wirtschaftspolitik und Netzpolitik geben würde. Man muss ja auch ganz bedenken, dass beispielsweise Wirtschaftsrecht, also Kartellrecht und so weiter, das ist eine politische Entscheidung und die wird im Bundestag oder auf EU-Ebene getroffen. Und das ist für mich eine Sache, wo man am Kern, sag ich mal, des Problems ansetzen kann, wenn man darüber diskutiert, ab wann beispielsweise eine marktbeherrschende Stellung da ist, wo das Kartellamt angreift. Das ist eine politische Entscheidung. Also das ist klar, das Kartellamt wird dann nur auf Basis derzeitiger Rechtslage eingreifen. Aber wie die Rechtslage aussieht, das ist eine politische Entscheidung. Und auch in Bezug auf internationale Beziehungen, also beispielsweise die EU-Datenschutz-Grundverordnung, das ist nicht nur Netzpolitik, das ist Wirtschaftspolitik vom Feinsten, was da gemacht wird. Das wird ja im Parlament ausgehandelt, in den unterschiedlichen Ausschüssen. Und das wird ja zum Teil auch schon mit US-Vertreter, also das geht auch in die internationalen Beziehungen rein, weil da natürlich das, also gerade das US-Handelsministerium hat mehrere Dutzend Leute voll angestellt gehabt, die lobbyierend diesen Prozess begleitet haben, um mal zu zeigen, was für eine Dimension der Wichtigkeit das auch für die US-Behörden hat. Also ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, was dir da so fehlte oder was du jetzt mit dem Unterschied zwischen Wirtschaft und Wirtschaftspolitik meinst. Vielleicht ja, also ich bin eigentlich, das wissen ja die meisten, ich bin eigentlich Bürgerrechtlerin. Also eigentlich ist, finde ich, dass der fundamentale Grundsatz ein ganz anderer. Also Demokratie und Grundrechte sind der eigentliche Kern der Sache. So. Aber ich studiere auch Wirtschaftswissenschaften, das ist eine Wirtschaftskonferenz und deshalb dachte ich, konzentriere mich mal auf was anderes. Mikro hier. Danke für deinen Vortrag. Ich hätte da so eine Idee, die eigentlich nicht meine ist, sondern die von einem meiner Fraktionskollegen von Lukas Lammler stammt. Die wäre jetzt durch das Parteiprogramm oder durch einen Parteitagsbeschluss noch nicht abgedeckt, aber ich denke, ist leicht ableitbar aus unseren Überzeugungen. Ich muss in dem Zusammenhang auch gestehen, dass ich seit Jahren Amazon-Kunde bin. Das ist ja auch so ein Problem mit der Hintertür und NSA und so weiter. Ich habe mir dann die letzten Tage mal angeguckt, auf der Suche nach einer Alternative, wie es denn mit dem deutschen Online-Buchmarkt aussieht. Und diese Systeme sind also alle ziemlich runtergefahren und längst nicht so komfortabel und was auch immer. Man kann von dem marktwirtschaftlichen Szenario des Triumphs des Absatzmittlers sprechen, was Amazon angeht. Vor allem, weil er jetzt auch Waschmaschinen und Hüte und Klamotten verkauft und sowas. Was würdest du davon halten, wenn wir heute von der Euvicon auch noch ein Wahlkampfsignal ausstrahlen, dass die Piratenpartei sich für den Fall des Einzugs in den Bundestag dafür stark machen würde, die politischen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass in Deutschland Software produziert werden kann, onlinefähige Software mit der Garantie, keine Hintertür für Spionagesysteme anzubieten. Das müsste doch eigentlich, ich denke mal, ein Verkaufsschlager werden, vor allen Dingen im Bereich der mittelständischen Unternehmen, die solche Software ja dringend brauchen. Ja, also solche Software gibt es natürlich schon bereits. Das ist nämlich freie Software mit offenem Quellcode. Da kann man sich eigentlich ziemlich sicher sein. Und wenn man das natürlich fördert von staatlicher Stelle. Also ich denke, wir als Piratenpartei sollten das noch als Wahlkampfargument vermarkten. Das ist meine eigentliche Idee. Und dazu bräuchte es eine Resolution beispielsweise dieser Veranstaltung. Ja, ich weiß, was du meinst. Das können wir vielleicht auch später gleich in einem Nebenraum aufmachen. Was wichtig ist, ich denke mal, durch diese ganzen Umstände, die halt in den USA passiert sind, ist jetzt aufgefallen. Das, was wir 2009 in den Videos verkündet haben, die Überwachung, der totale Überwachungsstaat, ja, das ist plötzlich durch die Enthüllung des Herrn Snowdens öffentlich geworden. So, was ergibt sich jetzt daraus als wirtschaftliche Konsequenz? Die wirtschaftliche Konsequenz ist daraus, dass die USA, die eine sehr dominierende Rolle in diesem digitalen Sektor spielen, ja, dass sie sich dadurch ganz schön offene Flanke gelobt haben. Wenn man jetzt, wie Katar gerade in ihrem Redebeitrag, politisch durchsetzt, dass offene Schnittstellen, zum Beispiel in Social Media, verpflichtend eingesetzt werden müssen, dann bedeutet das auch für uns Europäer wirtschaftlicher Natur, dass wir dort hingehen können, Firmen, die diesen durchweg bei uns auf hohen Datenschutzstandard, den wir hier in Europa ja schon leben und davor wir auch Plan und Ahnung von haben, dass wir das nehmen können, und als neues Produkt, als Produkte auf den Markt bringen können und dadurch natürlich Wirtschaftswachstum generieren können. So, jetzt mal weitere Fragen. So, ganz früh. Und ich würde dann noch eine Frage zu genehmigen und dann müssen wir aber auch in die Pause kurz und dann ist der Robert Steinholz dann dran, ja? An der Stelle sollten wir nicht den Fehler machen, zu sagen, wir verbieten jetzt alles, sondern im Gegenteil, wir ermöglichen das, was eine positive Entwicklung ist, wo die Zivilgesellschaft Einfluss nehmen kann. Das heißt, wir fördern, wie es auch in unserem Wahlprogramm steht, Open Data Projekte und können an der Stelle auch den Unternehmen Alternativen bieten, weil ich glaube, die Unternehmen selbst sind ja auch daran interessiert, dass die Verbraucher Vertrauen zu ihren Dienstleistungen haben. Und in dem Moment, diese ganze Diskussion zieht ja eine Menge Unruhe in den Markt herein. Und ich denke, gerade im Bereich der Werbung ist es ein Markt, da reden wir jährlich in Deutschland allein über 20 bis 30 Milliarden Euro. Und das sind ja relevante Größen. Also an der Stelle ist Netzpolitik auch Wirtschaftspolitik. Ja, also gerade die Urheberrechtspolitik spielt da aus meiner Sicht auch sehr stark mit rein. Denn wenn wir uns angucken, in ganz vielen Bereichen, wo Deutschland oder deutsche Unternehmen auf dem Markt nicht so gut aufgestellt sind, gibt es auch eine sehr einfache Erklärung. Bestimmte Geschäftsmodelle sind nach deutschem Recht oftmals nicht zulässig, gerade wenn wir uns anschauen im Bereich Online-Markt, im Musik, Filme und so weiter. Da gibt es ja mittlerweile in den USA Online-Sender, die Fernsehserien produzieren, nur für online. Also die sind hochrentabel, da kann man Kunde werden und dann schaut man sich das rein. Und das kann man in Deutschland legal, soweit ich weiß, bei Netflix nicht nutzen. Da muss man sich eine US-Kreditkarte und dann über irgendwie tunneln, dass man eine US-IP hat. Und das sind alles so Sachen, die könnten in Deutschland wie Pilze aus dem Boden schießen. Die ist aber da die GEMA zwischen. Und gerade da brauchen wir auch eine großartige Reform, weil wenn wir... Oder? Nein. Ja, und ja, das sind halt alles so Sachen. Ich glaube... Durch dieses Verteidigen von überkommenen Marktstrukturen auf Teufel komm raus, werden auch ganz viele Unternehmen einfach krass abgehängt, weil sie nicht früh genug in Sachen investieren, die zukunftsfähig sind. Gerade Amazon ist halt auch ein Beispiel. Das ist ein Ding, das hätte auch ohne Probleme ein anderer also aufziehen können. Es gibt ja auch Beispiele für deutsche Unternehmen, die Online-Versandhandel machen mit großem Erfolg. Aber es könnte auch mehr geben. Man kann ja mal vielleicht sagen, ja, unser Staat, der ist ein bisschen zu lahmarschig. Bitcoins merkt man, ne? Wie gesagt, halbes Jahr, wenn ich das liegen lasse, danach brauche ich das nicht mehr versteuern, steuerfrei. Ne? Und wenn man das jetzt sieht, was du sagst, auf den digitalen Märkten, da haben wir halt einfach viel verschlafen. Ja? Es kann nicht sein, dass wir nicht anfangen können, hier diese Services anzubieten, die Leute haben wollen. Weil was machen die Leute dann? Die fangen halt an, Raub zu kopieren, ja? Weil das Urheberrecht halt diese neuen Möglichkeiten nicht bietet und Leute sich halt einnisten und Monopole gründen. Und da kommt die Wirtschaft nicht in Schwung. Das ist ganz einfach die Sache. So, jetzt hat man nur eine Frage. Genau, ich fand es ganz gut, dass du neben den offenen Standards tatsächlich auch das Kartellrecht angesprochen hast. Es ist an, oder? Doch, ne? Achso, okay. Also, dass du neben den offenen Standards auch das Kartellrecht angesprochen hast. Also, was müsste Google eigentlich tun, damit es zerschlagen wird heutzutage? Was müsste Google tun, damit es zerschlagen wird? Es gibt die Möglichkeit, Unternehmen auseinanderzunehmen, wenn sie... Ja, ja aber die nimm die USA, die haben ja auch ein Kartellrecht. Nein, ihr habt die Ölindustrie genannt, da sind ja Sachen passiert. Also, ja, es gibt auch in Deutschland beispielsweise Vereine, Digital Courage ist da so ein prominentes Beispiel, die haben ja Google in diesem Jahr den Big Brother Award gegeben und die Rede hatte, glaube ich, den Titel bei der Laudatio, Google muss zerschlagen werden. Und da gibt es immer mehr Menschen, die der Meinung sind, aus meiner Sicht ist es so, dass Google einfach eine so krasse Marktmachtstellung hat, dass ich persönlich nicht weiß, wie man dem anders beikommen will, außer durch Entflechtung oder eben, dass man sagt, dass offene Schnittstellen bei ganz vielen Diensten, wo keine Konkurrenz da ist, eingeführt wird, damit Konkurrenz da ist und damit sie nicht mehr diese Vormachtstellung haben. Aber gerade jetzt momentan ist es so, dass sie halt so ein krasses Investmentkapital auch haben und die kaufen ja auch alles direkt auf, was ihnen irgendwie gefährlich sein könnte und integrieren das. Aus meiner Sicht ist das eine sehr berechtigte Frage. Es ist so, dass nach US-Kartellrecht oder nach den US-Gesetzen im Bereich Marktmacht es Beispiele gibt, wo ähnlich große Unternehmen zerschlagen wurden, aber es ist halt eher im analogen Markt gewesen. Also AT&T ist da so ein ganz prominentes Beispiel, die wurden zerschlagen. Da ist halt die klassische ökonomische Argumentation eher diese Geschichte mit natürlichen Monopolen. Natürliche Monopole gibt es im Bereich Schienennetz, also Schienenverkehr, also alles, was mit Infrastruktur zusammenhängt, wo es sich nicht lohnt, dass zwei Anbieter dieselbe Infrastruktur nebeneinander nochmal neu legen. Und sowas Ähnliches könnte man beispielsweise beim Thema soziales Netzwerk argumentieren. Aber es aus meiner Sicht sind das halt alles neue Effekte in neuen Märkten, die noch nicht ausreichend auch im Recht abgebildet sind, die zum Teil auch für die Wirtschaftsökonomie auch neue Effekte sind. Ja, beziehungsweise sie sind noch nicht im Mainstream angelangt. Es gibt natürlich Leute, die da viel Kluges zu schreiben. So kurz wie möglich. Und ich möchte jetzt auch ein Angebot machen. Vielleicht ist ja auch die Piratenpartei mal auch da. Wir haben sehr viele intelligente Leute, wie V-Book und V-Tube einzuführen. Und wir machen eben Werbung für diese Plattformen. Ja, und wir fangen einfach an, diese auch mit zu programmieren und auch Konzerne oder auch Unternehmen anzusprechen, die bis jetzt kein Geld haben, die sich das leisten können. Und wir würden auch über unsere Piratenpage und so weiter mal V-Book, also eine alternative Plattform, anbieten und so weiter und da auch die Leute von Facebook vielleicht auf unsere Plattform rüberzuziehen. Ich denke, das wird auch eine ganz große Aufgabe der Piratenpartei sein, um uns auch populärer in die Medien reinzubringen. Ja, also das Betreiben eines sozialen Netzwerks durch eine politische Partei sehe ich sehr kritisch, muss ich sagen. Das ist nicht Aufgabe einer politischen Partei und erst recht keine staatliche Aufgabe. Also das sollte in unabhängiger Hand sein, weil dann braucht man keine Hintertüren für Geheimdienste mehr. So, und also aus meiner Sicht wäre echt wirklich diese Lösung offene Schnittstellen, weil selbst wenn du halt ein Portal hast, was irgendwie total toll ist und so und das wird von den Piraten betrieben oder von weiß der Geier irgendeiner coolen NGO, ja, dann, wie ich eben gesagt habe, dann hast du vielleicht einen neuen König, aber so die Regierungsform ist immer noch dieselbe. Also aus meiner Sicht bräuchte es wirklich diese offenen Schnittstellen und dann wäre es mir auch egal, was für ein Netzwerk das ist, dann haben die Leute eine Wahl. Dann, wenn sie halt ein Unternehmen wollen, was sie nackt macht bis auf die Hose, ist okay, dann haben sie sich so entschieden, ne? Es ist eine legitime Entscheidung, aber dann haben sie zumindest eine Wahl. Ja, nochmal danke an Katha. Vielen Dank, dass du auch den weiten Weg und so früh aufgestanden bist für uns und hier hingekommen bist. Ja, kein Ding. Und Entschuldigung nochmal an alle, die irgendwie so eine flammende Rede oder so von mir erwartet haben. Ich studiere auch Wirtschaftswissenschaften, das halte ich nur sonst geheim. Ja, und dann würde ich sagen, wir versuchen das mal 5 Minuten Pause und dann zum Robert in den Vortrag. 5 Minuten, damit 10 Minuten werden und dann klappt, ne? Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.